Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Добрый вечер, и якшамлар, бонсуар, guten Abend bei Nachttaxi. Euer Taxler heißt wie immer Martin Auer. I went downtown last night, and I mean downtown. You know, a place where lovers don't go. Or maybe that's where they thrive. His shine is so beautiful, made me wanna shine my boots. Hit me one more time, I'll shine you. Look pretty for the camera, cause you're gonna be on the evening news. Yes, sorry, I went downtown last night, I mean downtown. Yeah, I tried to find a place to eat, but all I found were drinks. Sip me in that old bus seat and take me for a ride. Yeah, I'm going fast, I'm going far, as long as these legs will dry. There's a watering hole out back that's famous for its price. I went downtown last night, I mean downtown. Oh, I went downtown last night. You know a place where lovers don't go, or maybe that's where they thrive. Ficken, brabbeln die Lippen des alten Mannes, als ihm die Schwester die Bettpfanne unterschiebt. Ficken, lallt die Zunge des alten Mannes, als die Ärztin mit der Thrombosespritze hereinkommt. Ficken, krächzt der Kehlkopf des alten Mannes, als die Stimme der glücklichen Hausfrau aus dem Fernseher tönt. Ficken rasselt die Luftröhre des alten Mannes, als er aus dem Zimmer geschoben wird. »Die geben nie auf«, sagt die Schwester zur Hilfsschwester auf der Station. »Bis zum Schluss nicht.« Thank you.

crops are rolling and the peaches are rotten. The oranges are packed in their creosote drums. It's riding us back to the Mexican border to spend all our money and weed back again. Goodbye to my home, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesus y María. You won't have your name when you ride the big airplane. All they will call you will be deportees. Some of ours are illegal, others not wanted. Our work contracts out, we gotta move on. But it's 600 miles to the Mexican border, and they hunt us like outlaws, like rustlers, like thieves. Goodbye to my Juan, goodbye Rosalia, adios mis amigos, Jesús y María. You won't have your name when you ride the big airplane. All they will call you will be deportees. Plane coming far over Los Gatos Canyon, a fireball of lightning, it shook all our trees. Who are all these friends scattered like dry leaves? And the radio said they were just deportees. Goodbye to my Juan, goodbye Rosalita, adios mis amigos, Jesús y María. You won't have your dream when you ride the big airplane. All they will call you will be deportees. Der Türsteher. Es war vor nicht allzu langer Zeit ein Mann, der war Türsteher in einem Bordell. Das Bordell war, glaube ich, in Stuttgart, es kann auch in Duisburg gewesen sein. Der Türsteher war einmal Tiefbauingenieur gewesen, aber dann hat er seine Frau verloren, zu saufen begonnen und seinen Job geschmissen, wie das manchmal so geht. Als Tiefbauingenieur war er viel auf Reisen gewesen. Seine Firma baute Untergrundbahnen in Osteuropa, Eisenbahntunnel in Russland, künstliche Inseln in Arabien, Containerhäfen in Indien und ich weiß nicht, was noch alles.

a place for stolen dogs and piles of broken crates. And I'm not sure who I am anymore. Half of me's been written out in things I've seen before. Das war Nachttaxi. Mit Texten von Martin Auer und Musik von Mr. and Mrs. Smith aus Florida, Steve Gunn aus Brooklyn, Blanket Music aus Portland, Oregon, dem Underscore Orchestra ebenfalls aus Portland, La Chaise Wing aus Rouen, Michael Chapman and the Woodpiles aus Yorkshire in England und Cyan Nugent aus Dublin in Irland. Also dann, gute Nacht, dobranoc, igecelere, bonsoirée.